Wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt? Hat dein Kind mich gefragt? Und ich hab ihm lächelnd irgendwas erzählt, was man eben mal so sagt. Sprach von Meeren und dem fernen, fernen Land, von Geschichten und dem Mond, wie es früher war und was der Mensch erfand, und mit Lachen hat es mich belohnt.